Ich klopfe und du öffnest und ich schau dich glücklich an. Doch das Date, das ist erst morgen und du fängst zu lachen an. Doch bevor ich mich verliere, da sagst du leise zu mir, das kann noch jedem mal passieren. Da muss man locker reagieren, nur nicht die Nerven verlieren. Da braucht man nicht gleich explodieren. Das kann noch jedem mal passieren, da muss man einfach drüber stehen. Auch wenn das manche nicht kapieren, davon wird die Welt nicht vergehen. Ich spiel eigentlich nie Lotto, doch jetzt hab ich endlich Glück. 6 richtige mit Zusatzzahl, ich glaub, ich werd verrückt. Ich sag zum Chef, du kannst mich mal, ab jetzt bleib ich zu Haus. Ich zieh mich aus und tanze unter tosendem Applaus. Doch den Schein, das merke ich, bezahlt hab ich ihn nicht. Das kann noch jedem mal passieren, da muss man locker reagieren, nur nicht die Nerven verlieren. Da braucht man nicht gleich explodieren. Das kann noch jedem mal passieren, da muss man einfach drüber stehen. Auch wenn das manche nicht kapieren, davon wird die Welt nicht vergehen. Das kann doch jedem mal passieren, da muss man locker reagieren, nur nicht die Nerven verlieren. Da braucht man nicht gleich explodieren. Das kann doch jedem mal passieren, da muss man einfach drüber stehen. Auch wenn das manche nicht kapieren, davon wird die Welt nicht vergehen. Auch wenn das manche nicht kapieren.